So viel Freude war lange nicht mehr bei den Sozialdemokraten. Ein gelöster Parteichef tritt kurz nach 11 mit der gesamten Führungsriege auf das Podium des Willy-Brandt-Hauses. Wir freuen uns über Erwin Sellering. Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Wegen der gestiegenen Wahlbeteiligung hat die SPD zwar 5 Prozentpunkte verloren, in absoluten Zahlen aber sogar hinzugewonnen, betont ein mehr als zufriedener Vorsitzender. Sigmar Gabriel sieht sich bestätigt in seinem Kurs, bestätigt auch darin, dass er sich zunehmend von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin absetzt. Es hat ein Jahr gedauert, bis die CDU-CSU bereit war, Geld für Kommunen zur Verfügung zu stellen in der Unterbringungsphase. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis wir ein Integrationsgesetz hatten. Wir haben ganz viel Zeit vertan durch unnötige Diskussionen und einfach nur wiederholen, wir schaffen das, ohne es auch zu machen. Das ist unsere Kritik. Der Vizekanzler attackiert die Kanzlerin und die Gescholtene setzt sich aus dem fernen China zur Wehr. Ungewöhnlich, dass die CDU-Chefin sich vom G20-Gipfel aus zum Ausgang einer Landtagswahl äußert. Ein Zeichen für den Ernst der Lage. Die AfD vor der Union. Ein Debakel auch für Angela Merkel. Natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Die getroffenen Entscheidungen waren richtig. Mehrfach wiederholt sie diesen Satz und das bringt die AfD in Rage. So sehen Sieger aus vor einem Plakat. Mit diesem Slogan äußern sich die Vorsitzenden Frauke Petri und Jörg Meuthen. Beide sind heillos zerstritten, sei es drum. Gemeinsam attackieren sie nun die Kanzlerin, weil sie die Ängste der Bürger einfach ignoriere. Und diese Ignoranz, die ist schon beispielhaft. Es ist nicht nur Ignoranz, es zeigt sich hierin auch eine fortgesetzte Arroganz der Macht. Es ist wohl unübersehbar, dass sich unser Land in einem politischen Umbruch befindet, der eine historische Dimension hat. Die von uns sogenannten Altparteien, oder ich bevorzuge den Begriff Kartellparteien, wackeln erkennbar immer mehr. Und man kann nicht übersehen, dass wir dieses Land als Alternative für Deutschland umkrempeln. Folglich spricht CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer von einer Botschaft an die Berliner Republik und stellt Forderungen auch in Richtung Kanzlerin. Wir fordern jetzt endlich Entscheidungen ein. Obergrenze, Begrenzung der Zuwanderung, die Zustimmung zur Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten bis hin zu den schnelleren Rückführungen und einer intensiveren Integrationsbemühung. Mit Angriffen aus der Schwesterpartei dürfte Angela Merkel also wieder zu rechnen haben. Die Kanzlerin nimmt's gelassen. Wir haben gemeinsam beschlossen, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, erklärt Merkel. Wir haben jetzt eine rapide Absenkung der Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge. Aber wir haben noch etliches zu tun, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und da wird insbesondere das Thema Integration eine Riesenrolle spielen. Und auch die Frage der Rückführung von Flüchtlingen, die keine Aufenthaltserlaubnis bei uns haben. SPD-Chef Gabriel hätte ein rot-rot-grünes Bündnis im Norden gern gesehen. Eine linke Mehrheit gegen Merkel, das könnte der Ausweg aus der Großen Koalition sein. Die Kanzlerkandidatur läuft nun auf ihn zu und obwohl die Bundespartei weiterhin schlecht dasteht, sieht Gabriel sich seit gestern Abend durch den Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern erstmals wieder im Aufwind. Und deswegen werden auch wir bei der Bundestagswahl gut abschneiden. So ist es. Any other question?